Suizid, Suizid, falls kein Wunder mehr geschieht. In mir klagt der Suizid, der Suizid. Eine Seele ist kein Hochsicherheitstrakt. Sie liest alles und jeden rein. Meine Seele ist mehr oder minder abgefuckt, bis zum Selbst kaum noch vorhanden sein. Sie hat sich ausgeschüttet für hohlwangige Geister. Sie hat sich verkauft, verlustreich und ungezählt. Sie schaffte es nie zum Gesellen und erst recht nie zum Meister. Sie hat sich selbst in ihrer Lehrzeit abgewählt. Wenn die Minute sich zu einem Überlebensmarsch durch die Steppe des selbstverkackten Lebens weitet, wenn du ganz allein im Dunkel stehst und sich vor dir deine Altlasten aufbauen, als diese Treppe, die 12.000 Stufen in die Tiefe geht, und dich zu einem immer wiederkehrenden Gedankenspiel verleitet. Suizid, Suizid, wenn kein Wunder mehr geschieht, gibt es immer noch den Suizid. Suizid, Suizid, wenn alles nur noch Sperrgebiet, letzte Ausfahrt, Suizid. Hüte dich vor dem Automatismus des selbstmörderischen Strudels. Es beginnt meist damit, dass du dir wünschst, am nächsten Morgen nicht mehr aufzuwachen. Doch wenn du dich nicht rechtzeitig aus dem Sog der Selbstzerfleischung befreist, endet es nicht selten mit der Auslöschung des eigenen Ichs. Mein ganzes Leben schmeckt morbid. Ich fühle mich als Pestizid. Suizid, Suizid. Ich fühle mich so invalid. Letzte Ausfahrt, Suizid. Überall tabuisieren sie den Suizid. In manchen Ländern findet dies angeblich nicht einmal statt. Tatsächlich leben wir alle mittendrin im Selbstmordgebiet. Und immer mehr Menschen sind ihres Lebens satt. Die Wahrheit ist, man hat es längst aufgegeben, all die Selbstmörder noch zu zählen. Die Wahrheit ist, dass es immer mehr gibt, die anstatt ihrem Leben lieber eine Selbstmord